Vom Freibier die Zwerge, sie kommen tralala. Zu einer anderen Kneipe wollen sie ziehen, rum tata. Sie sind grad rausgeflogen, weil sie sich nackt auszogen. Der Suff macht sie alle pervers, tü tata.